Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Und herzlich willkommen zu unserer Reihe. Ich möchte gerne heiraten, aber ich weiß nicht wie. Nun sind wir bei dem Step angelangt, dass wir die Familie schon besucht haben, beziehungsweise dass der Mann die Frau schon besucht hat. Und wir schauen jetzt, wie es weitergeht. Was passiert ist? Was sollen wir jetzt nach dem Besuch machen? An erster Stelle sollten wir jetzt Istishara machen. Istishara bedeutet im Arabischen, dass man sich umhört über diesen Jungen. Dass man schaut, fragt, wo geht er zu? Man hat ja ein bisschen rausgefunden über diese Person, was er macht, wo er arbeitet, wo er zur Moschee geht. Jetzt versucht man, der Vater an erster Stelle, aber natürlich auch die anderen Mitglieder können versuchen, über diesen Jungen so viel wie möglich herauszufinden. Wer ist das, was ist das für eine Person? Ist sie das, wie sie vorgibt? Was sagen seine Freunde? Was sagt die Moschee? Was sagt die Schule? Was sagen die Arbeit? Um ein bisschen Istishara eben zu machen, die Menschen zu befragen über diese Person. Das Gleiche kann natürlich der Mann auch machen über die Schwester, über die Familie allgemein, sich informieren und schauen, woher sie kommt, stimmt das, was sie erzählt haben, was sagen die Leute über diese Familie und so weiter. Wenn man das getan hat, dann geht man zu dem nächsten Step über und das ist Istikhara. Und Istikhara ist ein Gebet und beziehungsweise ein Bittgebet, das man zu Allah subhanahu wa ta'ala macht. Man betet Allah subhanahu wa ta'ala drum, dass er uns einen guten Weg führt, das gut für unsere Religion und für unser Diesseits und unser Jenseits ist. Das ist ganz wichtig. Das heißt, er soll uns helfen, eine Entscheidung zu fällen, das gut für unsere Religion, für unser Leben im Diesseits und unser Leben im Jenseits ist. Und das macht man, indem man zwei Rekka betet. Und am Ende dieser zwei Rekka spricht man dieses Istikhara-Gebet. Das kann man gerne ablesen. Das werde ich euch inshallah ta'ala hier unten in die Box Beschreibung reinposten, damit ihr das auch ablesen könnt, aber das findet ihr auch überall im Internet, inshallah ta'ala. Das liest man dann. Es gibt Meinungsverschiedenheiten, ob man das kurz vor dem Taslim liest oder kurz nach dem Taslim, also nach dem Salam alaikum zu sagen oder davor das macht. Beides ist inshallah ta'ala in Ordnung. Hauptsache du machst das, dieses Istikhara und die liest das. Und wenn du liest, wird dir auch auffallen, was da steht. Deswegen dringend empfehle ich, liest auch die Übersetzung. Du wirst lesen, dass du Allah subhanahu wa ta'ala fragst, weil du nichts weißt und er alles weiß. Und weil er alles bestimmen kann und du nichts bestimmen kannst. Deswegen fragst du Allah subhanahu wa ta'ala über sein Wissen und über seine Entscheidung, dass er dir helfen soll. Und wenn er dann für dich entscheidet, dann sollst du auch die Entscheidung annehmen. Und dazu komme ich inshallah ta'ala später. Wichtig ist dabei, was fälschlicherweise so verbreitet ist, warte nicht auf einen Traum. Bete diese zwei Rekka nicht unbedingt in der Nacht. Das heißt, ich gehe dann wieder schlafen und dann schaue ich, bete wann, wenn du mit deinem Istishara fertig bist und du bist da bereit dafür. Zwei freiwillige Rekka. Du kannst das auch kombinieren mit den Sunnen an der Rawatib von zum Beispiel die Sunna von Dhuhr oder von Asr, von Maghrib, Isha und so weiter. Kann man kombinieren die Absicht. Oder es extra beten eben, zwei Rekka beten und dann das extra dafür machen. Das ist dir überlassen, inshallah ta'ala. Wenn du das gemacht hast, inshallah ta'ala, dann guckst du, was für ein Gefühl das hat, was für ein Gefühl du hast. Also, wenn du sagst, ja, allgemein, was ich jetzt von den Leuten gehört habe und von dem Aufenthalt, was ich dort hatte, oder als er da war, hat mir gefallen, ich möchte inshallah ta'ala diese Schwester, ich möchte inshallah diesen Bruder heiraten, und dann machst du dich auf diesen Weg. Warum? Weil, falls eine Entscheidung von Allah kommen sollte, dann wirst du das inshallah ta'ala bemerken. Natürlich kann das in Form von Traum sein. Ja, das ist aber in unserer Zeit ein bisschen weniger. Und leider ist das sehr viel verbreitet, dass man das auf einen Traum festlegt. Es kann ein Gefühl sein. Es kann eine Nachricht sein, die du vorher nicht bekommen hast. Über die Schwester, über den Bruder. Und sagst, oh nee, das geht gar nicht. Und dann ist das eine Sache von Allah. Weil Allah hat dir das offenbart, was du vorher bei den Leuten nicht herausgefunden hast. Oder auf einmal dein Gefühl ändert sich komplett, dass du sagst, oh, nee, kann ich jetzt gar nicht heiraten, oder ihn kann ich jetzt, das geht gar nicht. Ein Gefühl, das dir Allah subhanahu wa ta'ala eingibt. Oder du bekommst einfach eine Absage. Ja, dass der Vater anruft, sagt mir, nee, tut mir leid, war schön, dass du da warst, aber wir müssen dir leider absagen. Ja, wenn das passiert, dann sollte man sich auch nicht aufregen, sondern ruhig bleiben und sagen, das ist von Allah. Denn alles, was Allah für dich bestimmt hat, ist gut für dich. Weil du hast Allah vorher gefragt, gib mir das Gute in meiner Religion, in meinem diesseitigen Leben und das jenseitige Leben. Und jetzt kannst du doch nicht auf Allah sauer sein oder über diese Situation sauer sein, weil Allah das für dich bestimmt hat, dass du diese Frau nicht bekommst oder diesen Mann nicht bekommst. Aber es kann ja auch sein, dass der Bruder anruft und sagt, nee, tut mir leid, mache ich nicht. Aber man sollte nicht dann sauer sein wegen Allahs Entscheidung. Du hast nach Allahs Entscheidung gefragt und Allah gibt dir deine Entscheidung, dann gib dich damit zufrieden, weil Allah hat nur das Beste für dich damit bestimmt. Und er hat bestimmt, dass das nicht gut für dich und deine Religion ist. Das muss man erstmal klar werden. Wenn jemand das versteht, dann kommt er mit Absagen ganz locker klar. Und das ist eine wichtige Sache, inshallah. Wie lange sollte man ungefähr warten, bis man vielleicht doch anruft? Erstens ist das immer Kultur und Tradition abhängig, wie das Ganze abläuft. Meistens ist es aber so, dass dann die Familie der Frau den Jungen anruft, um ihn einzuladen. So, man sollte sich maximal 7 Tage, also 3 bis 7 Tage vielleicht Zeit lassen. Man kann natürlich auch gleich am nächsten Tag anrufen. Aber man bräuchte meistens der Zeit, um Istikhara zu machen und um Istikhara dann auch noch zu machen. Deswegen 3 bis 7 Tage ist in Ordnung. So lange sollte der Mann sich auch gedulden. Inshallah ta'ala. Ausnahme, er möchte schon vorher absagen, natürlich. Das ist eine andere Sache. Beziehungsweise auch andersrum, wenn die Absage klar ist, dann kann man das gleich absagen am nächsten Tag schon. Aber wenn man eigentlich ein gutes Gefühl hat, dann 3 bis 7 Tage Zeit lassen. Und falls dann zum Beispiel nach 7, 8 Tagen nicht zum Vater kommt, kann man dann trotzdem nochmal anrufen und sagen, Salam alaikum, ich war doch bei euch, wie sieht's aus? Also schöne Worte wählen, inshallah ta'ala, um zu schauen, weil kann sein, dass sie viel zu tun haben oder es vergessen wurde oder es einen bestimmten Termin gegeben wurde und es hat sich dann einfach überkreuzt und so weiter. Wenn man inshallah ta'ala, wie gesagt, dafür ist, dann ruft der Vater den Jungen an und sagt, Salam alaikum, wir haben uns beraten und wir möchten dich gerne nochmal einladen, um dich näher kennenzulernen. Ja, und der Bruder akzeptiert dich, freut sich, ja, wir gehen vom guten Fall aus und dann machen sie einen zweiten Termin, wobei er zu diesem Termin dann inshallah ta'ala mit den Eltern gehen kann oder je nachdem, wie sie das bestimmen. Aber dazu inshallah ta'ala mehr, wie das Ganze danach abläuft, wie das sein wird, das Treffen, wozu sind die Sachen, ist man dann verlobt oder nicht, das werden wir inshallah ta'ala im nächsten Video sehen. Bis dahin ist es einfach nur eine Entscheidung, dass sie dich einfach näher kennenlernen möchten und dass du sie näher kennenlernen möchtest und inshallah ta'ala ist das eine gute Sache. Wie es denn inshallah ta'ala weitergeht und wie es bei euch war, meine lieben Geschwister. Erzählt mir das, wie das bei euch war, wie es bei euch abläuft. Habt ihr andere Traditionen? Habt ihr andere Kulturen? Wie ist es bei euch abgelaufen? Wie macht man das sonst bei euch? Kommentiert mir das inshallah ta'ala in den Kommentaren, damit wir das Ganze aufnehmen können und unser Wissen mehren können und andere Geschwister davon profitieren. Und wie es danach weitergeht, inshallah ta'ala, nach diesem Anruf und nach diesem zweiten Termin, wie man sich da verhält oder was danach noch kommt, werdet ihr inshallah ta'ala im nächsten Video sehen. Deswegen abonniert diesen Kanal, aktiviert diese Glocke da unten und verteilt die Videos, diese Playlists überall, auf dass ihr inshallah ta'ala viele Hasanat bekommt. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.